jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Spurenkampfspiel. Heute mit Mr. Electrics. We'll be right back. Sputnik Heimspiel. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Mr. Electrics. Try to come near me, so tired I sleep through the love.

der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Yeah. Maybe here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch! Sputnik Heimspiel! Jetzt mit Mr. Electric! Say, kids, what time is it? Sputnik Heimspiel. Dein Wochenende. Dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Mr. Electrics. Ladies.